Ach, Bullshit. Nein, ich glaube, das war Hundekacke. Komm zu und du bist Chefkoch in der Gerüchteküche. Auf der Erde wird mir kalt, dass ich zum Aufwärmen in Teufelsküche flüchte. Schublade auf, Falle rein, da schließlich sind wir nur Rapper. Bin ich deiner meiner Texte, hat nen besseren Inhalt als sinnloses Meckern. Nichts als Gesindel und Dreck, war zu meinem Glück, sind sachlich und fair. Aber hört ihr eins meiner minimalmisanthropen Lieder, lacht ihr nicht mehr. Bitte sagt mir, was mach ich verkehrt, hab ich's euch nicht sagt, ihr erklärt. Besser kapituliert und begrabt euch, denn ihr seid die Rache nicht wert. Wir sehen Frauen als Objekte, klar, klauen die Kollekte, klar, inhalieren täglich Drogen, wissen kaum mehr, was gestern war. Aber nein, ich habe nichts vergessen, meine Hirnzellen arbeiten noch. Ich kippe nicht, rauche nicht und bin noch ziemlich gerade im Kopf. Ihr meintet, ich sei aggressiv und brutal und könne IQ nicht buchstabieren. Ich sagte, okay, wir können uns gerne duellieren, denn mein Vokabular ist mehr als rudimentär und spiegelt mein Niveau wieder. Dann ist gleich mehr Fäkalien, also seht ihr euch ja im Klo wieder. Glaubt ihr alles, was ihr? Habt ihr keine eigene Meinung? Sagt ihr alles so verstärkt? Oder neigt dich zur Übertreibung? Wie wichtig wir sind? Teilt uns der Tumult mit? Doch labert ihr nichts als Bullshit! Bullshit! Bullshit! Bullshit! Glaubt ihr alles, was ihr hört? Habt ihr keine eigene Meinung? Sagt ihr alles so verstärkt? Oder neigt dich zur Übertreibung? Wie wichtig wir sind? Teilt uns der Tumult mit? Doch labert ihr nichts als Bullshit! Bullshit! Bullshit! Bullshit! Jeder reißt das Maul auf und rauskommt nur heißer Dampf. Ihr sagt, ich rappe nur noch von meinem breiten Schwanz. Hä? Kann schon sein, aber das ist immer noch niveauvoller als ihr. Macht euch schon mal kaputt, bevor das hier mal ganz schnell eskaliert. Dann geht gleich das Gerücht rum, ich habe mich geschlagen. Zack, bin ich ein Gangster und kann noch nicht mal viel dazu sagen. Das würde auch nichts bringen, no. Denn ihr versteht mein Intellekt nicht. Trotzdem versucht ihr mich zu betteln und ich sag, bitte rappt nicht. Wenn ich euch so seh, krieg ich Lust auf Malen nach Zahlen. Doch es wird nur ein Punkt, denn ich fang immer wieder bei Null an. Selbst diese Line habt ihr nicht gerafft, weil ihr einfach zu dumm seid. Euer Rap klingt wie ein dehydrierter Age in der Brunftzeit. Ein Mann, ein Wort, das ist für uns mehr als eine Devise. Gegen euch bin ich ein Weltwunder mit dem, was ich hier biete. Ihr Faker seid noch rotzfrecher als ein Haufen Parasiten. Dass ihr denkt, ihr seid gut, könnt an den übertriebenen Parasiten. Glaubt ihr alles, was ihr hört? Habt ihr keine eigene Meinung? Sagt ihr alles so verstärkt? Oder neigt dich zur Übertreibung? Wie wichtig wir sind? Teilt uns der Tumult mit? Doch labert ihr nichts als Bullshit! Bullshit! Bullshit! Bullshit! Glaubt ihr alles, was ihr hört? Habt ihr keine eigene Meinung? Sagt ihr alles so verstärkt? Oder neigt dich zur Übertreibung? Wie wichtig wir sind? Teilt uns der Tumult mit? Doch labert ihr nichts als Bullshit! Bullshit! Bullshit! Bullshit!